Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht generell offene Sendung. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Aber wir haben zusätzlich ein Schwerpunktthema. Und das Schwerpunktthema heißt Dirk Bach. Ihr könnt jetzt hier während der Sendung euch bei mir melden und euch zu Dirk Bach äußern. Ihr könnt loblos werden, kritiklos werden, ihr könnt Fragen an den Dirk formulieren. Der Dirk verfolgt diese Sendung jetzt von zu Hause aus. Hallo Dirk. Und wir beide, der Dirk und ich, werden dann circa 14:45, 13:50 miteinander verbunden sein. Und der Dirk nimmt zu allem Stellung, was ihr gesagt habt, was ihr gefragt habt. Also offene Sendung und Dirk Bach heute Nacht. Thema bei uns 0130 2911, die Telefonnummer. Und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und wir haben einen Fax schon hier bekommen, das heißt mehrere, das habe ich jetzt rausgesucht. In Sachen Dirk Bach, da schreibt ein Mensch aus Tübingen, ich verändere meine Vornamen, ich glaube, ihm ist das lieber, nennen wir ihn Frank aus Tübingen. Guten Morgen Domian, ich habe eine Frage an Dirk Bach. Erstens, gibt es hinter der Fröhlichkeit auch eine Traurigkeit oder vielleicht sogar manchmal eine Einsamkeit? Das war die erste Frage. Und die zweite Frage, das nächste traue ich mich eigentlich nicht zu fragen, denn es gehört nicht über den Sender. Ich werde es trotzdem vorlesen, weil ich weiß, dass Dirk da sehr locker drauf ist und ihm das überhaupt keine Probleme bereitet. Wann hat Herr Bach von seiner sexuellen Neigung gewusst? Wann hat er das gemerkt? Hat er Freunden oder der Familie davon erzählt? Was hat er für Reaktionen erfahren? Ich selbst trage meine Homosexualität mit mir rum und bin jetzt leider erst so weit davon zu erzählen. Dirk Bach, Doppelpunkt, für mich vorbildlich. Ein Fax von Frank aus Tübingen. Jetzt ist die erste Zuhörerin am Telefon und das ist die Alexandra. Hallo, 20 Jahre. Ja, hallo, guten Morgen. Hi. Hi, also zum offenen Thema möchte ich was sagen. Ja. Also ich habe jetzt erstmal gar nichts zu dem Schwerpunktthema Dirk Bach zu sagen, zumindest vorläufig nicht. Ja, wobei ich kann ja noch kommen. Im Nachhinein habe ich bestimmt eine Frage, ja. Es geht darum, ich habe zwei Schwestern. Das eine, also die eine ist meine Halbschwester Tanja, die ist 25. Ja. Und die andere ist meine Schwester... ja gut, ich, die richtige Schwester. Das sind natürlich jetzt andere Namen, ne? Ja, okay. Und meine Schwester Elisabeth, die ist 17. Ja. Und ich sage jetzt einfach extra mal die Namen, weil das ist ziemlich chaotisch. Ja. Die Elisabeth, die kam jetzt vor ungefähr einem halben Jahr zu mir, zu meinem Vater. Und halt, jetzt mir. Muss ich mal so mitschreiben. Also die Halbschwester heißt? Die heißt Tanja. Tanja, nennen wir sie Tanja, ne? Tanja, genau. Und die richtige Schwester heißt? Elisabeth. Elisabeth, okay. Genau. Und die Elisabeth, die hat bei meiner Mutter gelebt und meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 4 war. Mhm. So, und ich habe in letzter Zeit bei meinem Vater gelebt und habe überhaupt keinen Kontakt zu meiner Halbschwester, zu meiner Schwester noch zu meiner Mutter gehabt. Mhm. So, und dann kam jetzt meine Schwester halt vor einem halben Jahr ungefähr zu uns und hat gesagt, ja, sie hält also bei ihrer Mutter überhaupt nicht mehr aus und sie möchte gerne zu uns kommen. Und ja, dann hat mein Vater halt dafür gesorgt, dass er das Sorgerecht bekommt. Mhm. Und ja, durch meine Schwester habe ich dann meine Halbschwester kennengelernt, mhm. also die Tanja. Mhm. Und die ist halt lesbisch. Und mhm. ja, ich hatte mir schon Gedanken darüber gemacht. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich eventuell lesbisch sein könnte, weil ich hatte so bestimmte Merkmale, die möchte ich jetzt gar nicht erläutern. Doch, die muss ich jetzt wissen. Nein, das will ich nicht. Bestimmte Merkmale, dass man lesbisch ist? Ja, ich habe zum Beispiel, ja, ich habe immer... Also Klischee-Merkmale. Klischee-Merkmale kann man gar nicht sagen. Es ist einfach so gewesen, dass mir schon aufgefallen ist, dass ich so Beziehungsschwierigkeiten hatte mit Jungen ja. und dass ich irgendwie damit nicht so ganz klar kam. Und ja. ich habe mir dann auch die Frage gestellt, könnte es vielleicht sein, dass ich entweder bi bin oder lesbisch. Ja. Aber ich habe es direkt verworfen, weil durch meine Erziehung, die ich mit meinem Vater jetzt, sage ich mal, genossen habe, in Anführungsstrichen, ja, habe ich das direkt ja, von mir selber abgestritten. Ja. Naja, und dann hat meine Schwester mir halt meine Halbschwester vorgestellt. Und ja, also das war wirklich Wahnsinn. Ich habe zuerst gedacht, das wäre diese alte Verbundenheit, aber ich habe mich tatsächlich in meine Halbschwester verliebt. Ja, du lachst. Ja, nein, ne? ich hatte es jetzt schon geahnt, während du das ja, erzählt hast. Ja, natürlich, das kann man auch direkt ahnen. Das ist darauf hinaus. Ja, natürlich. Aber es ist wirklich so verrückt, weil das Ganze läuft jetzt seit 2 Monaten, läuft das ab und keiner hat eine Ahnung davon. Halt, was läuft denn da ab? Eine ganze Menge. Alles? Alles. Wie eine Beziehung, aber das ist das Geilste überhaupt. Das ist der Wahnsinn. Also ich möchte es gar nicht mehr missen. Ne? Ich denke mir zwar, manchmal habe ich so Momente, da denke ich mir, das ist ja deine Schwester irgendwo. Ne? Ja, es ist die Halbschwester. Ja, eben, das sage ich mir dann auch. Ne? Aber irgendwo in der Situation sagt man sich, es ist doch die Schwester. Ne? Ist das Problem hauptsächlich für dich, dass... Das ist meine Schwester, dass diese Verwandtschaft besteht, genau. Ja. Ja, das ist für mich ein ganz großes Problem. Ja. Weil auch, also mein Vater, der darf das zum Beispiel gar nicht wissen. Ne? Sag mal für dich, Alexandra, warum das für dich so ein Problem ist. Warum, ja, das ist tatsächlich die Gesellschaft. Das ist Moral, ne? Ja, das ist wirklich nur Moral. Ne? Ja. Alte Moral. Die alten Vorstellungen, Moral. Ja, und dieses, also das Outen wäre für mich eigentlich gar kein Problem. Das habe ich teilweise sogar schon gemacht, aber ich habe also zum Beispiel Angst, wenn es jetzt um Karriere geht oder so, wenn ich jetzt meine Schule zu Ende mache oder dann ins Berufsleben einsteige, dass man mir da irgendwie einen Strick draus drehen könnte, ne? Ja. Generell finde ich ja, dass egal wie da die Konstellationen auch sind, dass die Liebe entscheidet. Ja, das ist einfach das A und O. Ich weiß, dass man natürlich das ist natürlich eines der ganz großen Tabus. Wir hatten ja sogar mal eine Sendung vor einer Weile hier zum Thema Geschwisterliebe. Da hatte ich leider keinen Telefonanschluss, war mein Telefon defekt. Da hätte ich gerne angerufen. Ja. Ist es bei euch weniger problematisch, was so die juristische Seite angeht? Es ist deine Halbschwester, ihr seid zwei Frauen. So dass eigentlich da nur die Moral im Nacken sitzt. Ne? Ja. Und ich bin der Auffassung, dass man sich auch gewaltig dagegen wehren sollte. Finde ich super von dir, ne? Spuckt auf diese Moral. Ja, das ist so geil. Das ist so die Bestätigung, die ich haben wollte. Ja. Aber das Problem ist halt, okay, ich habe sehr gute Freunde, die wissen das sogar teilweise. Mhm. Und das ist eine große Beruhigung. Aber meine Halbschwester zum Beispiel, die hat überhaupt gar keinen, mit dem ich darüber reden könnte. Ne? Macht ihr das auch Probleme? Ja, natürlich, klar. Sie hat manchmal auch diese Momente, wo sie denkt, Mensch, das ist deine Schwester, also Halbschwester. Mhm. Und da hatte ich auch ganz schön dran zu knabbern. Mhm. Ne? Also ich denke, dass ihr eure Liebe genießen solltet. Oh, und wirklich mit ganzem Elan auch gegen dieses schlechte Gewissen vorgehen solltet. Mhm. Das Problem ist nur, wie reagiere ich meinen Eltern gegenüber? Ja, das ist wirklich ein Problem. Das ist ein großes Problem. Also es ist wahrscheinlich erstmal ein Hammer für die, dass du lesbisch bist. Ja. Oder lesbische... Ja, und dann nur noch sowas. Das ist natürlich für Eltern sehr schwer zu verdauen. Aber muss ich kurz unterbrechen, die haben das sogar schon angesprochen, ne? Die haben mich gefragt, sag mal, die wussten ja von dem Kontakt zu meinen Schwestern jetzt, und logisch, und die haben dann halt gefragt, sag mal, kann das sein, weil die auch wissen, dass die Schwester, also meine Halbschwester lesbisch ist, haben die auch gefragt, sag mal, kann das sein, dass sie jetzt irgendwie auch in die Bahn gerätst oder so. Aber die vermuten nicht, dass ihr beide miteinander... Anscheinend ja doch, sonst würden sie mich das ja nicht fragen. Und, was hast du da geantwortet? Also ich muss sagen, die erste Reaktion war, dass ich das direkt abgelehnt habe und also widersprochen habe. Ne? Generell, wie sind deine Eltern denn gepolt? Blöd. nee, jetzt weiß ich, das ist voll. Wie die gepolt sind. Sind die gepolt eher schon tolerant drauf? Kann man mit denen reden? Oder? Kommt drauf an. Also bei ihrer eigenen Tochter jetzt nicht, aber sagen wir mal allgemein schon eher. Ne? Mhm. Auch dieses, das ist natürlich sehr schwierig für Eltern, ist mir klar, auch dieses werden Eltern dann irgendwann hinnehmen müssen. Also ich würde es erstmal so auf der Ebene machen, dass erstmal die Beziehung entwickeln lassen, ne? Erstmal gucken, was ich so... Das auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sie auch erstmal vertraut machen mit deinem lesbisch sein. Ja, das ist ganz gut. Du musst ja nicht gleich mit dem Hammer erschlagen, ne? Und immer so nacheinander, ne? Ja. Ich wünsche euch beiden viel, viel Glück. Ja, jetzt wollte ich noch fragen, ich würde gerne wissen, was dieser Dirk Bach dazu sagt. Weil der ist ja, habe ich jetzt durch diesen Vorgänger erfahren, dass der ja homosexuell ist. Ja, und da hätte ich einfach mal eine Frage an ihn. Schön. Wie er das sieht. Ich schreibe das auf. Ja. Alexandra fragt zu ihrem Fall. Ja. Du bleibst am Fernseher. Ja, oder am Radio. Ja, bleib ich. Und wie gesagt, der Dirk ist um 10 vor oder 14:15 dann live hier am Telefon. Ja, prima. Ich danke dir. Alexandra, bye bye. Bis dann. Ciao. Tschüss. Werner, 32. Hallo. Ja, hallo Domian. Ja, Werner. Ich rufe an wegen Dirk Bach. Ja. Und zwar hab ich mir überlegt, der macht ja immer sehr lustige, komische Sachen so, als Komiker so. Nicht nur das, auch ganz ernsthafte Sachen, aber auch sehr lustige Sachen. Also, ja gut, dann hast du meine Frage eventuell schon beantwortet. Denn ich kenne ihn nur aus so Sachen vom Fernsehen, so, was er so bei RTL und so gemacht hat. So Dirk Bach Show und so. Ja. Und das waren ja alles so Sketche und solche Sachen. Ja. Und da habe ich gedacht, ob er sich vorstellen könnte, auch mal so ernstere Sachen zu spielen oder mal in irgendeinem Krimi oder so mitzuspielen. Ja. Und Okay, das kann er dann ja selbst ja auch erklären, was er sonst noch so macht. Ja. Also Werner fragt den Dirk auch ernste Sachen, ne? Würde er auch ernste Sachen machen? Oder möchte er auch, hat er auch Spaß daran, ernste Sachen zu spielen? Ja, das würde mich mal interessieren, weil... Dann wird er dir erzählen, was er schon alles gemacht hat. Und das ist ja interessant. Viele Schauspieler, wenn die einmal in einer Serie oder so erfolgreich waren, ja, dann sind die mal so auf dieselbe Rolle festgelegt. Ja. Und... Du wirst dich wundern, was der Dirk gleich alles erzählen wird. Ja, was er schon alles gemacht hat. Interessiert mich. Ich habe die Frage notiert. Alles klar, Werner. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ingo, 34. Ja, morgen Jürgen. Ingo. Ein ganz alter Bekannter vielleicht. Ich weiß nicht, ob du dich an meine Stimme erinnerst. Wahrscheinlich nicht. Du musst mir irgendein Stichwort zugeben. Ich gebe dir mal ein Stichwort, genau. Und zwar war das im April. Die Sache, dass mein Freund und ich, also hier von unserer Hausgemeinschaft, in den kleinen Wahnsinn getrieben worden. Ihr seid zwei Schwule. Genau. Und ihr seid von der Hausgemeinschaft psychoterrormäßig fertig gemacht worden. Ja, genau. Und zwar eskalierte dann so, dass ihr euch entschieden habt, oder das wolltet, ihr wolltet auswandern. Das haben wir auch gemacht. Aber jetzt seid ihr hier. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Oder rufst du aus Amerika an? Nein, das wäre ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Ihr wolltet im Sommer auswandern? Wir sind ausgewandert, ja. Wir wohnen jetzt ein halbes Jahr in der Nähe von San Francisco. Ja. Und fühlen uns pudelwohl. Ach, und jetzt seid ihr zu Besuch hier? Ich bin jetzt beruflich wieder hier, für ein paar Tage. Ja. Gestern angekommen, hänge also noch voll im Jetlag. Ja. Für mich ist also jetzt so gerade mal so Mittagszeit vom Zeitgefühl. Und da dachte ich mal, ruf mal den guten Jürgen an. Ja, das ist aber toll, das freut mich wirklich. Und melde dich mal wieder und sag nochmal ganz herzlich Danke. Denn du bist nicht so ganz unschuldig daran, dass wir es also dann wirklich getan haben und haben also den Schritt gewagt nach Amerika. Ja. Das ist schön, das freut mich wirklich sehr. Und da das eine sehr schlimme Geschichte war. Das war so eine böse Geschichte damals. Wir sind. Du hast ja auch, glaube ich, zwei, dreimal hier angerufen, ne? Also wir hatten zweimal miteinander gesprochen. Zweimal, ja. Mhm. Und wie gesagt, also wir fühlen uns jetzt wirklich da pudelwohl. Erzähl doch nochmal, das habe ich nämlich vergessen. Du bist beruflich auch irgendwie verbunden nach Amerika, ne? Es gibt da über meine Firma. Wir haben also eine Tochterfirma in Amerika. Ja. Also das war für dich dann nicht schwierig, da Fuß zu fassen? Ich kriegte dann das Angebot, also konnte nach Amerika gehen. Ja. Und habe das dann eben halt in dieser Situation angenommen und habe meinen Freund also gleich mehr oder weniger unter den Arm genommen. Und er sagt, also pass auf, wir brechen unsere Zelte hier ab und tun es und versuchen es. Und das war wirklich kein falscher Schritt. Und was macht dein Freund in Amerika? Der arbeitet jetzt in der gleichen Firma mit mir. Und das funktioniert also auch? Das funktioniert bestens. Wir sind also voll akzeptierter, auch in unserer Community. Ja. Wir wohnen also in einer kleineren Stadt. Wir haben also roundabout also 60.000 Einwohner ungefähr. Ja. Ist ein kleineres Wohngebiet, wo wir wohnen. Also das ist in der Nähe von San Francisco? Ja, für amerikanische Verhältnisse kann man sagen. Ja, 500 Kilometer. 150 Kilometer ungefähr. Das geht halt, ja. Also es war vom ersten Tag an kein Problem. Unsere Nachbarn, wie es in Amerika so üblich ist, kamen so am zweiten Abend vorbei. Haben sich natürlich ein bisschen gewundert, zwei junge Männer. Dann kam natürlich die Frage, seid ihr gay? Mhm. Ja, natürlich sind wir gay. Oh, prima. Ne? Und dann war das Thema erledigt. Das ist ja dann auch erstaunlich. Ich weiß aus Amerika, dass natürlich in den großen Städten ist es liberal und tolerant. Aber in der Provinz ist es teilweise unter Umständen noch schlimmer als hier. Du, das wechselt von Staat zu Staat. Ja. Also, ich glaube, in Texas hätten wir es wahrscheinlich nicht so einfach. Ja. Oder im Mittleren Westen, in verschiedenen Staaten, da ist es noch sehr konservativ. Ja. Nur was uns das Leben in Amerika eben halt ein bisschen einfacher macht, was viele Menschen in Deutschland vielleicht als Nachteil sehen, ist so die leichte Oberflächlichkeit der Amerikaner. Mhm. Die sind nicht so interessiert daran, was so im privaten Kreis vorgeht von den Menschen. Was wiederum auch seine Vorteile haben kann. Ne? Wir leben für uns. Ja. Lebt ihr in einem größeren Haus? Oder wir haben ein eigenes Haus. Aber eben halt in einer engeren Nachbarschaft. Ja, aber keine direkten Nachbarn, so wie damals. So, dass wir jetzt so in der Hausgemeinschaft wohnen, nicht mal. Ja. Habt ihr jetzt eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis? Wir werden im Januar wahrscheinlich die Green Card kriegen. Das ist ja toll. Green Card heißt, dass ihr dann so lange im Prinzip noch leben könnt, wie ihr wollt. Erstmal die Arbeitserlaubnis. Ja. Wir haben jetzt also noch ein Tourist Visa. Ja. Bis Ende dieses Monats. Und dann ist die Green Card beantragt. Ja. Und wir streben also die Staatsbürgerschaft an. Ja, die Chancen sind gut dazu? Sind relativ gut, ja. Also bis jetzt haben wir keine Negativ-Response gekriegt. Trotz der schlechten Erfahrungen, die ihr hier gemacht habt und der schlimmen Erlebnisse, gab es auch schon sowas wie Heimweh in den letzten Monaten? No. Nee, ich glaube nicht. Gab's nicht. Auch keine Ahnung. Also ich habe jetzt so das Gefühl, jetzt wo ich diese zwei Tage wieder hier bin, es ist eng. Es ist eng, Deutschland ist ja auch eng hier. Ist fürchterlich eng und eingeschränkt und ich weiß nicht, es ist also für mich ist es kein Land mehr. Es ist nicht mehr mein Heimatland irgendwo. Auch keine Sehnsucht oder kein Heimweh nach der Sprache? Nee. Ihr beide sprecht Deutsch miteinander. Wir sprechen noch Deutsch miteinander, aber wir merken es immer wieder, vielleicht hast du es jetzt auch so ein bisschen in unserem Gespräch gemerkt. Ein bisschen, gemerkt. Ja, gerade, ja. Das kommt immer so ein bisschen Englisch mit dazu und es wird immer mehr. Man spricht den ganzen Tag Englisch und im Gegenteil, unsere Kollegen, die versuchen jetzt also schon ein bisschen Deutsch zu lernen, wenn wir uns nämlich in die Wolle kriegen, wir beiden, also mein Freund und ich. Dass die das verstehen dann. Geht es natürlich automatisch auf Deutsch weiter, ne? Wie lange bleibt ihr hier in Deutschland? Ich werde noch bis nächste Woche hier sein. Und der Freund auch? Der kommt also jetzt am Wochenende runtergeflogen. Also. Hat noch ein bisschen was zu tun. Ja. Wir werden dann noch so ein bisschen was erledigen hier. Ja. Und dann geht's wieder rüber. Wir freuen uns also schon mehr, dass wir wieder dann in unserem Häuschen sind, als dass wir hier sind. Also ich wünsche euch trotz der nicht so ganz guten Gefühle in diesem Land, die ihr habt, trotzdem einen guten Aufenthalt. Danke. Und ruf doch mal wieder an, wenn du in Deutschland bist. Ich freue mich, dass du durchgekommen bist. Das ist freue mich auch wahnsinnig. Ich kriege da also immer eine Ansage, dieser Anschluss ist nicht erreichbar. Ja. Ich dachte schon, euch gibt's gar nicht mehr. Doch, uns gibt's und wie. Ich wünsche euch allen wirklich, euch beiden wirklich alles Gute. Jürgen, ich werde deine Kollegen in unserer Local Radio Station grüßen. Ja. Es gibt nämlich ein paar Dorf von dir. Wirklich? Gibt's das? Ja, wahrscheinlich 1000 Mal in der Tausendmal, aber keiner ist so gut wie du. Das ist ein schönes Kompliment. Ich danke dir herzlich. So alles Gute. Sieger. Ja, ciao. Tschüss, ciao. Mark 29. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Ich bin bei Warische Grüße erst einmal. Ja, aus Bayern. Kompliment zu eurer Sendung. Leider gibt es bei uns im Weißrussfaschismus überhaupt nicht sowas. Aber ihr könnt uns ja auch empfangen. Ja, Gott sei Dank. Wir strahlen ja bis in die Alpen. Gut, eines möchte ich vorweg sagen, also deine Aufforderung an die Leute, sich zu outen, finde ich großartig. Ich habe selber große Probleme gehabt mit meiner Homosexualität, mit meinen Eltern, habe den vollen Stress gehabt. Ja. Bin durch die Hölle gegangen, aber im Endeffekt ist das alles wunderbar geworden. Also ich sage allen Leuten, macht es, tut es, bringt wirklich was. Und je früher, desto besser. Je früher, desto besser. Das war aber nicht dein Thema. Nein, das Thema ist eines, also bei uns in München gibt es so in meinen Augen ein paar Scharlatane, das sind 2 oder 3 Ärzte. Also durch meinen Ex-Freund, den sein Ex, der ist AIDS in Ausbruch. Mhm. Und man greift da so nach jedem letzten Mittel. Und jetzt hat er irgendwo noch eine Möglichkeit gefunden, dass es für 3 Spritzen für 20.000 Mark hier gibt aus Amerika. Ja. Und das Ganze ist halt alles ein bisschen suspekt und ist auch verboten hier in Deutschland. Es muss auch zu Hause ausgeführt werden. Also der Arzt kommt nach Hause und spritzt es dir. Du kannst Wahnvorstellungen kriegen, kannst dich aus dem Fenster stürzen oder kannst irgendwelche Leute angreifen. Deswegen also nur unter ärztlicher Beobachtung. Mhm. Und der eine Bekannte, der das eben gemacht hatte, da war der Arzt da gewesen, hat ihn das gespritzt. Der Arzt hat sich dann anschließend aufs Sofa gesessen, hat er irgendwo eine Flasche Wodka gefunden mit einem roten Zeug, ich weiß nicht, ob es ein Mitzdrink, hat sich die ganze Flasche runtergebullert und ist eingeschlafen. Der Arzt? Der Arzt, ja. Und der Bekannte von mir ist dann wieder wach geworden. Der hat totalen Horror gekriegt, da dass er geträumt, er hätte den Arzt umgebracht, ist aufgewacht und sah den Arzt da liegen, besinnungslos. Ja. Ich meine, das war doch total der Hammer für den. Ja. Aber was war denn das für ein Arzt, Mensch? Das macht, solche Aktionen macht man doch mit einem Arzt, nur mit einem Arzt des Vertrauens. Ja, ich glaube, das ging irgendwie über Annoncen oder das ist auch irgendwo über Mundpropaganda. Ich meine, wenn jemand in Ausbruch ist, der sucht den nach dem letzten Strohhalm. Ist das denn für den Arzt, muss ich mal fragen, das weiß ich nicht, ist das illegal für ihn, das zu machen? Es ist eine Droge, die aus Amerika kommt, die gespritzt wird. Das heißt, er dürfte das gar nicht? Weiß ich nicht. Mhm. Also es wird also nur unter verschwiegener Hand gehandelt. Ja, ja. Und der Erfolg lässt sich also auch nicht großartig aussehen. Der Bekannte bekam einfach den Magen-Darm-Blutungen. Mhm. Und es ist also nicht besser vorher geworden, also 20.000 Mark Kredit aufgenommen für nichts eigentlich. Hat sich der Zustand gar verschlechtert danach? Ja, Magen-Darm-Blutungen, Übelkeit, also ganz normale Reaktionen. Ja, es hat keine Anzeichen von Besserung gegeben. Mhm. Und es wird auch nicht darüber gesprochen, weil es ist irgendwo ein Spiegel der Verfiegenheit, es ist irgendwo was Illegales aus Amerika. Wie gesagt, 3 Spritzen sind das, 20.000 Mark. Und es soll bei manchen Leuten anschlagen und dann sagen sie auch dazu, bei manchen funktioniert es nicht so richtig, aber man muss es dann ausprobieren. Nur die Unverantwortlichkeit des Arztes überhaupt, dass er sich dann hinsetzt und sich eine Flasche Wodka reinzieht, ist unglaublich. Das ist der Hammer. Ja. Und ich denke mir irgendwo, es ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das bei euch sowas auch schon gibt oder diese Scharlatane. Man sollte irgendwann ein bisschen davor warnen. Ja, also ich denke wirklich, wenn man solche Aktionen unternimmt, dass man unbedingt einen Arzt seines Vertrauens hinzuzieht, sofern das überhaupt empfehlenswert ist, das zu machen. Ich bin da nicht informiert und was du jetzt erzählt hast, würde ja auch heißen, lieber die Finger davon lassen, ne? Oder ja, mit größter Sorgfalt das bedenken, ob man sich in so eine Gefahr da auch begibt. Dass es vielleicht sogar noch schlimmer werden kann. Ja, sicher, aber ich meine, du musst dir ganz überlegen, die Leute, die in Ausbruch sind, die hängen sich an jeden Nagel irgendwo klar, dran. Ja, ja. Und irgendwo, also von normalen Praxisärzten wird es hier überhaupt nicht behandelt. Also es geht, also wie gesagt, nur durch Mundpropaganda oder irgendwelche Annoncen. Ich bin auch noch nicht ganz dahin gestiegen. Und ich habe das also nicht nur einmal gehört, das ist also mehrmals der Fall, dass es Leute probiert haben, aber es redet keiner richtig darüber. Und das ist also ein Wahnsinn. Ja, also dein Anliegen des Anrufes war auch eine Warnung auszusprechen. Eine Warnung, einfach, ja. Okay, das ist rübergekommen. Okay. Danke, Marc. Tschüss. So, einen schönen Abend noch. Danke, gell? Ciao. Tschüss. Ich grüße herzlich den Stefan. Ja, hallo. Und der ist 25 Jahre alt. Richtig. Hallo. Hi. Ich wollte was zum Schwerpunktthema Dirk Bach sagen. Ja. Und zwar habe ich heute eingeschaltet, zufällig die Sendung tatsächlich heute mal gesehen und eben auch dieses Schwerpunktthema mitbekommen. Und Dirk Bach, dazu liegen mir tatsächlich so ein paar Fragen irgendwie so auf den Lippen. Und zwar habe ich den Dirk Bach das erste Mal irgendwie in einem Satire-Festival gesehen, auf Dreisat. Das ist schon ewig her. Ja. Da hat er so eine Nummer gemacht, irgendwie, wie sich ein Körperschwerbehinderter wieder zu einem ganz normalen Menschen irgendwie entwickelt und man dann irgendwie gesehen hat, dass das eigentlich ein ganz normaler Typ ist. Also irgendwie auch so eine Nummer mit so ein bisschen Lerneffekt. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist ein ganz toller Kabarettist, der hat wirklich was drauf. Mhm. Und kurze Zeit später ist dann Folgendes passiert. Irgendwie wurde er ziemlich in diesen Sog von kommerziellem Druck irgendwie in Sendung irgendwie reingezogen. Er wurde also wirklich hoch gelobt und es war viel zu sehen von ihm. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, er wird schlechter. Mhm. Er wird einfach in seiner Art, was er so rüberbringt. Der Mann hat bestimmt ein großes Potenzial irgendwie auch und eigene Ideen, wurde er immer schlechter. Wo hast du ihn denn gesehen, dass du diesen Eindruck hattest? Und zwar hat er irgendwie so eine Kabarett-Show aufgezeichnet, wovon es auch mehrere Folgen gab. Und ich habe dann zufällig auf irgendeinem anderen Kanal, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, irgendwie was Ähnliches gesehen, was aus England kam. Mhm. Das war also irgendwie eine englische Comedy-Serie. Und das Erstaunliche war, er hat tatsächlich teilweise Stücke nachgespielt, die es schon in England gab. Also es waren offensichtlich keine eigenen Ideen mehr, sondern er hat dann irgendwie für diese Shows Sachen einfach ins Deutsche umgesetzt. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade. Und das wäre eine direkte Frage mal an den Dirk Bach, ob er irgendwie da keine eigenen Ideen einbringen durfte oder ob er irgendwie diese Shows machen musste oder ob da Konzepte vorgegeben waren, dass da eigentlich von seinem eigentlichen Können, was ich vermutet habe, nachdem ich da seine Nummer mal gesehen habe, ob er das gar nicht mehr umsetzen konnte oder durfte. Also du meinst, dass Dirk Bach ein durchaus sehr, sehr guter Schauspieler ist, dass er aber durch gewisse kommerzielle Zwänge sich vielleicht hat zu sehr auf einen Kompromiss hat einlassen. Ja, genau. Sowas so in der Richtung meinst du? Ja, genau. Das habe ich notiert, Stefan. Und Dirk wird gleich was dazu sagen. Das wäre klasse. Okay. Danke für deinen Anruf. Okay. Ciao. Domian. Tschüss. Tschüss. Nach dem Stefan kommt jetzt die Elke. 35 Jahre. Ja, hi. Hallo, Domian. Elke. Guten ja. Abend. Elke. Dein Guten Thema. Morgen. Entschuldigung. Ja. Nicht so schlimm. Also ich wollte mal was sagen zu Dirk Bach, ja? Ja. Weil ich finde ihn ganz super. Ja. Und toll. Als Kabarettist. Schauspieler, naja, wie auch immer, meine ganze Familie. Ja. Und ich sag, ob nun schwul, lesbisch, ist doch schietegal. Ja. Ne? Wie und wann hast du Dirk Bach zum ersten Mal entdeckt? Im Fernsehen. Im Fernsehen. Wie ist es her? Oh Gott, wann war die letzte Sendung? Dann sag ich mal, wann war das? Also noch nicht so ganz lange her. Nö. Nee. Dann von wo rufst du an? Aus welcher Stadt? Aus Rostock. Aus Rostock, ja. Ja, Nordfisch, ja. Ja. Ja, ja. Und was hat dir, kannst du das so benennen, was dir an Dirk Bach, so wie er ist? Ja, wie er so knuddelig, so niedlich und so. Also ich finde ihn ganz super. Und also wenn wir zusammensitzen abends mit der Familie, mein Sohn ist 17 Und dann ich 35, mein Mann 37 und die Kleine wird 7 und dann... Und die ganze Familie ist begeistert von Dirk Bach? Die ganze Familie. Auch die Kleine, die 7-Jährige auch schon? Ja, ja, die wird 7, Jenny, ne? Also die ist ganz begeistert. Und dann, wir dachten mal, wird er so genutzt, ich meine, also richtig super, ne? Ja, und er trifft auch so deinen Humor durch die Sachen, wie er da, was er da macht. Ja. Das schon, ja. Ja. Und ich meine, kein Mensch ist so komm, das ist ein klein, knuddelig. Ich bin auch nicht gerade Claudia Schiffer-Modell. Ich bin auch ein bisschen, ja, ne, rundlicher und aber eben... Du hast du ihn schon in sehr vielen schönen Rollen gesehen, wo du gelacht hast, die dir Spaß gemacht haben, die dir Freude bereitet haben. Gibt es irgend sowas, wo du denkst, da würde ich den Dirk Bach auch gerne mal sehen, in so einem Film oder in so einer Serie? In so einem Film oder in einer Serie? Gott, eine Serie, ja, die Wanne ist voll, nee, Blödsinn, aber eine Serie. Vielleicht als Kommissar oder sowas. Als Kommissar, Als Tatortkommissar, das werden wir ihn gleich fragen. Ja. Tatortkommissar. Ja, ich meine, warum soll nicht auch, sag ich mal, ein bisschen beleidigt oder, sag ich mal, ne, Günter Strack, ein super, super Schauspieler, ne? Spektakulär, es müsste der erste schwule Tatortkommissar sein. Ja, na und? Ne, das wär's. Egal, ne? Ja, bin ich gespannt, was Dirk meint. Das meine ich auch, ne? Elke, du bleibst am Apparat. Ja. Ne, und harfst der Dinge, das heißt, du harfst, dass der Dirk gleich kommt. Ja. Okay. Ciao. Bis dann, tschüss. Ciao. Miriam, oh, 13 Jahre, hallo. Ja, du Domian. Miriam. Ja, also mein Thema ist, mich hat ein Junge gefragt, ob ich mit ihm gehen will und das ist ja eigentlich kein Problem. Nee. Nur jetzt ist das Problem, ich bin sehr schüchtern und ich hatte vorher noch nie eine Beziehung und bin auch Außenseiterin in der Klasse und der Junge, der hängt immer mit so einer Clique rum und immer wenn ich vorbeikomme, lachen die und so. Jetzt weiß ich ja nicht, ob die vielleicht eine Wette ausgemacht haben oder so, dass sie mich rumkriegen oder so, weil so, ich sehe auch nicht gut aus oder so. Naja, das ist immer so eine Sache. Wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich wahrscheinlich sagen oder vielleicht sagen, du bist ein sehr nettes Mädchen. Ja, ich bin auch, wie schon gesagt, ich bin Außenseiterin und so, ne? Nur hast du Angst, dass die dich vielleicht da verarschen wollen? Ja. Dann stehe ich dann nachher, ne? Dieser Junge, der dich gefragt hat, erzähl mal die Situation, wie er dich gefragt hat. Also, der kam in der Pause und dann hat er mich gefragt, ja, Miriam, ich wollte dich mal was fragen, willst du mit mir gehen? Und da habe ich natürlich gefragt, ja, warum und so. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, finde ich nett und so, finde ich total süß und so. Und das habe ich mir erst nicht abgenommen. Mhm. Und habe gesagt, ich überleg's mir. Und dann habe ich hier angerufen, das war heute Vormittag. Ach, das ist ganz frisch noch. Ja. Ja. Wie hat der Junge sich denn so in der letzten Zeit dir gegenüber verhalten? Na, er hat mich manchmal angeguckt und so, aber sonst wie immer, mit seiner Clique war er immer zusammen. Mhm. Aber dir ist schon aufgefallen, dass er dich ab und zu angeguckt hat? Ja, ein bisschen so. Ja. Manchmal angemacht oder so. Und diese Clique, wenn er in der Clique ist, hat er sich da dir gegenüber schon mal irgendwie blöd verhalten? Ja, früher schon mal. Ja. Als du heute gesagt hast, dass du da noch ein bisschen nachdenken willst. Wie hat er darauf reagiert? Also er hat so zu mir gesagt, ja, kannst du machen, aber sag's mir bitte am Montag, so hat er gesagt, als ob ihm gleichgültig wäre oder so. Als er zurückgegangen ist zu der Clique, da haben sie auch wieder ein bisschen gelacht und so, ne? Also er ist dann direkt danach zu der Clique gegangen. Das hast, ja, das hast du beobachtet. Ja, dann verabschiedet und ist zur Clique gegangen. Und du meinst, dass er das da erzählt hat? Könnte sein, ich konnte es mir gut vorstellen, ne? Mhm. Schwierig, ne? Ja. Gefällt er dir denn? Magst du ihn? Also eigentlich doch, sieht ganz nett aus und so und scheint ganz nett zu sein. Es ist nur in Verunsicherheit. Also. Mhm. Könntest du dir denn vorstellen, dass du mit ihm so ein bisschen näheren Kontakt bekämst? Ja, wenn das ernst macht, natürlich schon. Ja. Weißt du, das glaube ich ganz gut. Es kann natürlich sein, dass die dich verarschen wollen. Ja. Das könnte sein. Ganz sicher bin ich da nicht, nach dem, was du erzählt hast. Mhm. Man könnte ja folgendermaßen vorgehen, dass du nicht sofort zu ihm sagst, ja, ich will mit dir gehen, quasi direkt dein Ja-Wort da gibst, sondern sag das so ganz einfach, ja, wir können uns ja in der nächsten Zeit mal öfters mal so treffen. Mhm. Ne? Dann bist du noch nicht so festgelegt. Ja. Und kannst dann testen, ob er das wirklich ernst meint. Ihr könnt euch ja mal verabreden, nachmittags oder irgendwas zusammen machen, Sport, ich weiß nicht, was ihr für Interessen habt. Und dann wirst du merken, wenn sich das vielleicht ein paar Wochen hinzieht und er immer kommt und ihr werdet reden miteinander, ob er das ernst meint. Mhm. Ich würde nicht klar sagen, nein, ich gehe nicht mit dir. Und ich würde auch nicht klar sagen, ja, ich gehe mit dir. Also erst mal ein bisschen austesten. Ja, das finde ich auch völlig, völlig in Ordnung. Ja. Auch für dich, damit du auch noch ein bisschen den näher kennenlernst. Mhm. Ne, wenn ihr beide alleine seid, lernt man jemanden ja besser kennen als in so Klicken. Mhm. So würde ich das machen. Ja, mache ich dann mal. Und wenn eine Weile vergangen ist, versuchst du es nochmal hier durchzukommen. Ja. Und erzählst mir das, was raus geworden ist. Mhm. Fände ich gut. Ja. Ich drück dir die Daumen. Ja, und meine Freundin wollte noch fragen, was du in den Sendungen da immer aufschreibst. Da schreibe ich mir immer den Namen und das Alter auf. Mehr nicht. Und heute schreibe ich noch ein bisschen mehr auf für den Dirk. Gleich. Ja, das weiß ich. Ne, damit ich weiß, was ich da gleich fragen und sagen soll. Nee, sonst ist da gar nicht viel. Und ich habe gerade nur aufgeschrieben, Halbschwester Tanja und die richtige Schwester Elisabeth für den ersten Anruf. Achso. Aber sonst schreibe ich hier keine große Sache. Mhm. Okay? Ja, okay. Ich rufe dann irgendwann nochmal an. Genau, und ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Jetzt machen wir eine ganz, ganz kleine Pause. Freunde, wir machen weiter. 0130 2911, Telefonnummer, so könnt ihr mich erreichen. Offene Sendung heute Nacht, das heißt, das Themenspektrum ist breit, ihr könnt zu jedem Thema anrufen. Und das Hauptthema heute Nacht heißt Dirk Bach. Ihr könnt euch zu Dirk Bach hier bei mir in der Sendung äußern. Und ihr könnt Fragen an ihn formulieren. Der Dirk verfolgt diese Sendung von zu Hause aus. Wahrscheinlich aus dem Bett oder wo auch immer, ich weiß es nicht, fragen wir ihn gleich. Und ich bin um 13:45 mit ihm verbunden und dann wird er alles beantworten. Er wird dann Rede und Antwort stehen. Weiter geht's mit Sabine und die ist 30. Stimmt das? Ja, hallo Sabine. Hallo Domian. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich bin so ziemlich aufgeregt. Das ist völlig wurscht. Leg einfach los. Übrigens haben wir einen Bekannten, der sich mal bei dir beworben hat. Das thematisieren wir jetzt mal nicht. Ja, nee. Ja, also ich bin 30, ja, verheiratet seit 11 Jahren, hab mit meinem Mann eine Tochter, die ist 11. Ja. Und habe jetzt ein 2 Monate altes Baby von einem Mann aus einer Liveband. Aus einer Liveband? Ja. Also das ist dein Lover? Ja. Also gut, ein guter Bekannter, sagen wir so. Also wir haben keine feste Beziehung, er hat selber auch eine Beziehung. Was sagt dein Mann dazu? Also damals, wie ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin, war das erste Abtreiben. Ja. Aber kommt für mich nicht in Frage und das war auch so die erste Reaktion und er wusste es eigentlich auch, dass es nicht in Frage kommt. Lebst du denn mit deinem Mann zusammen? Ich lebe mit ihm zusammen, allerdings ist das mehr fast schon immer eine Zweckehe oder schon länger eine Zweckehe mehr gewesen. Schlaft ihr noch miteinander? Schon Jahre nicht mehr. Schon Jahre nicht mehr? Nee. Wie war die Zeit der Schwangerschaft? Die war fantastisch. Ja, die war fantastisch. Also ich wollte eigentlich immer noch Kinder haben, aber habe immer gesagt, ich will dann auch, dass die Beziehung dazu stimmt. Und dass ich schwanger geworden bin, das war halt ein absoluter Unfall. Mhm. Da hat die Pille nicht so mitgespielt. Mich wundert, dass die Schwangerschaft fantastisch war, weil das ist doch für deinen Mann nun auch eine ständige Provokation gewesen. Er bestaunt nicht drüber, mein Mann hat mich voll unterstützt. Er hat dich voll unterstützt? Voll unterstützt. Und inzwischen hat er das Baby so lieb gewonnen. Ach. Kümmert sich also mehr drum als um die erste Tochter, weil wir damals so jung waren, dass wir im Prinzip so unerfahren waren. Ja. Und jetzt ist halt das, ich meine, ich weiß, dass das nicht ewig geht. Ja. Und da baut es eine Beziehung auf zu dem Kind. Und dann weiß ich auch nicht, wenn das mal auseinandergeht, was dann ist mit seinen Gefühlen, dann wieder für das Kind. Und dann ist ja auch noch der leibliche Vater, der das Kind ablehnt. Der das Kind ablehnt? Ja. Also, der wollte also auch die Abtreibung? Ja. Mhm. Also gibt es denn jetzt einen Kontakt zwischen dir und dem leiblichen Vater und dem Kind? Also der Vater hat mich gestern erstmalig angerufen. Erstmalig? Erstmalig. Wusste aber von meinen Schwestern, die halt auch auf die Konzerte von der Band gehen, dass das Kind halt da ist und dass es mir gut geht und dass es dem Kind gut geht. Also er macht sich sehr viel Gedanken schon drüber. Naja, aber er hält sich ja auch relativ zurück, ne? Er hält sich zurück. Wenn er sich jetzt erst angerufen hat. Er hat Angst. Also er verdrängt es im Prinzip. Ja. Also ich sehe ihn nächste Woche, die sind Samstag in Frankfurt und Freitag in Köln, spielen die. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, dass ich halt hinkommen möchte mit dem Kind. Mhm. Und er hatte gesagt, also er glaubt nicht, dass er da ist, weil er damit nicht umgehen kann. Mhm. Er würde sich halt riesig freuen, wenn ich komme, aber mit dem Baby. Er hat auch einen guten Kontakt zu meiner großen Tochter, weil die geht auch immer mit. Hört sich nicht so toll an von diesem Burschen, was du mir erzählst. Also A, dass er sich nicht um dich kümmert während der Schwangerschaft, dass er sich nicht gekümmert hat, als du, als das Kind geboren worden war. Mhm. Und jetzt will er nicht mehr das Kind sehen. Was ist denn das für ein Mann, Mensch? Er hat Angst. Ja, na und? Was ist das für ein Waschlappen? Ja, in der Schwangerschaft, da habe ich ihn gesehen halt, auf Mucken halt, auf Konzerten. Naja gut, ja. Aber da hat er auch erst Angst gehabt, davor mich zu sehen und dachte, er kriegt auf der Bühne keinen Ton mehr raus, wenn er mich halt mit dickem Bauch sieht. Ja, ein toller Mann. Erst macht er dir ein Kind und dann will er nicht deinen dicken Bauch sehen. Ja, er will es absolut verdrängen. Mhm. Was zieht dich dann zu diesem Mann überhaupt noch hin? Es ist einfach ein lieber Kerl auch. Ja, aber mach dir das doch mal klar, wie der sich verhält, Mensch. Ist das ein lieber Kerl, der euer gemeinsames Kind nicht sehen will? Der deinen dicken Bauch nicht sehen will? Nee. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Ja, ich kann damit auch im Moment überhaupt nicht umgehen. Also. Und dein Mann, das ist ja eine ganz, ganz irre Sache, dass dein Mann das so angenommen hat, also dein Ehemann, und auch noch nett zu diesem Kind ist und das Kind liebt. Also wir leben ja eine Geschwister. Ich wollte gerade sagen, es hört sich an wie ein gutes Verhältnis zwischen Bruder und Schwester. Ja. Ja. Also außenstehend, gute Bekannte wissen Bescheid drüber und meine Schwestern halt, aber so an Tausendstehende, die meinen, wir führen eine wunderbare Ehe halt. Sabine, ich wäre an deiner Stelle so gekränkt, was diesen Musiker da angeht, dass ich wirklich da radikal auf Distanz ginge. Der hat dich vollkommen alleine gelassen. Der nimmt einen ganz entscheidenden Teil deines Lebens, was jetzt auch sein Leben ist, überhaupt nicht wahr und nicht ernst. Ja gut, er hat angerufen, immer gefragt, ob alles gut geht und ob ich Unterstützung brauche, rein finanziell, oder ob er irgendwie helfen kann. Ja. Das hat er schon getan. Würdest du denn gerne mit diesem Mann zusammen leben? Nein, das hat er damals auch gefragt, wo ich ihm halt gesagt habe, dass ich schwanger bin. Aber dafür kenne ich ihn zu wenig, als dass ich das möchte. Würde er das denn gerne tun? Nee. Auch nicht? Glaube ich nicht. Nee, er hat ja die Beziehung. Und er, also die ganze Gruppe weiß das jetzt auch nicht, weil er Angst hat, seine Freundin erfährt ist. Ach, er hat auch noch eine Freundin? Er lebt seit 7 Jahren mit jemandem zusammen. Aber das ist auch so eine Mehrzweckbeziehung halt. Ja. Ja. Und die Perspektive ist dir nicht klar, ne? Wie das jetzt weitergehen soll. Also ich möchte schon, dass auch das Kind halt mal den Vater irgendwann kennenlernt. Und wie ich es dann aber der Großen mal erklären soll, weiß ich auch nicht. Ich würde jetzt erstmal dem Typ nicht hinterherfahren. Ja, dass ich da hinfahre, das ist auch die ganze Gruppe, also wir sind eng befreundet. Ja, trotzdem würde ich das nicht machen. Der soll sich mit dir erstmal treffen und der soll mit dir nochmal richtig Tacheles reden, was da jetzt ist und was er denkt. Mhm. Und wenn der bei dieser verschwommenen Haltung bleibt, würde ich mich an deiner Stelle wirklich von dem distanzieren. Mhm. Du bleibst natürlich mit deinem Problem immer noch da, was aus deiner Ehe wird, ne? Die ist ja für dich offensichtlich auch nicht voll befriedigend, wenn die Sexualität da auch nicht stattfindet. Ja. Eine verwickelte Situation. Sehr, ja. Sabine, ich möchte dich jetzt hier nicht so abfrühstücken. Ich habe dir so mal meine Meinung gesagt. Ja. Trotzdem würde ich dir gerne vorschlagen, dass du am Apparat bleibst und mit unserer Petra, das ist die Psychologin, noch ein bisschen eingehender redest. Ja. Ja, sollen wir das mal so machen? Das wäre gut, ja. Alles Gute. Mhm. Tschüss. Danke, Dorian. Tschüss. Martina, 38. Ja, hallo. Guten Morgen, Martina. Guten Morgen. Ich habe es immer schon mal versucht und bin das erste Mal durchgekommen. Na, das ist ja ein Ding. Ja, nun ist aber doch die Aufregung da. Ach, das vergeht gleich. Ja. Sage ich immer so. Ist auch so. Also, Thema. Ja, eigentlich wollte ich Dirk Bach fragen, wie er mit seiner Korpulenz umgeht. Ja. Also, ja, ist ja klein und mollig. Ja. Und mir geht es ähnlich. Also es hat schon auch was mit mir zu tun. Ja. Und, ich kriege immer wieder gesagt, entweder akzeptieren oder was gegen machen. Außerdem doch leicht gesagt, ne? Ja. Wie gehst du denn vor, was deine Person angeht? Oh, schon verschiedene Sachen. Also ich bin schon lange bei der Psychologin. Ja. Hab versucht abzunehmen mit so Programmen. also keine Radikaldiäten, aber so andere Programme. Ja. Was klappt jetzt irgendwie nicht? Wie dick, sag mal im Moment, wie schwer bist du? Oh, möchte ich nicht sagen. Doch, sag's doch. Ist ja nicht schlimm, ist ja egal. Ja, 93 Kilo. 93 Kilo bei der Größe von? 1,63. 1,63. Ja. Und hast eine ganze Menge unternommen, mehr, weniger erfolgreich wahrscheinlich als erfolgreich, oder? Na, ich denke, ich weiß eigentlich auch schon, dass es irgendwo im Kopf ist, ne? Ja. Dass da was nicht in Ordnung ist. Nur ist der Dirk ja auch ganz schön mollig, ne, kann man so sagen. Und der Dirk geht damit ja auch sehr offensiv um. Ist das so für dich auch irgendwie so ein bisschen Vorbild, dass du sagst, das ist ein prominenter Mensch, der macht keine Abmagerungskur, der hilft mir auch ein bisschen da zu mir zu stehen? Teils, ne? Also schon. Also ich würde schon wissen wollen, ob es auch so im Privatleben auch so ist. Ja. Oder ob es immer schon so war. Das ist eine gute Frage, ob er im Privatleben auch so offensiv mit ja, aber ob er nicht doch manchmal doch ja irgendwie Spiegel vermeidet oder doch damit hin und wieder doch Probleme hat. Ja, so ganz im stillen Kämmerlein, ne? Ja, ob das wirklich ich scheine für viele auch sehr selbstbewusst. Ja. Und arbeite auch in so einem Bereich, wo ich auch wieder anderen Menschen helfe, ne? Und für mich kriegst du den nicht in den Griff. Ja. Ich habe es aufgeschrieben und Dirk wird da gleich was zu sagen. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt kommt Maria, die ist 48. Maria. Hallo, schönen guten Morgen. Maria. Aus Karlsruhe, aus dem schönen Partnerland. Aus dem schönen Partnerland. Jawohl. Na, das hallo, Domian. Ja, hallo. Wir sagen Dirk Bach. Wie? Ja. Ich finde, also Dirk Bach ist super. Du findest Dirk Bach super? Ja. Aber noch ganz kurz und bündig, deine Sendung ist super. Danke. Ja. Alles nur super heute. Ja, und die Vorrednerin aus Rostock, ja? Ja. Mit ihrer Familie, mit den Kindern. Ja. Wo gemeint hat, als Kommissar, dieser Meinung bin ich auch. Ja. Und meines, im Allgemeinen, was ich sagen möchte, ich wollte nicht wissen, was hinter jedem Schauspieler steckt. Möchtest du gar nicht wissen? Nein, ob er Homo ist. Ach so. Oder Schauspielerin. Ja. Wie, egal was es ist. Ja. Und solche Leute sollte man nicht unterdrücken. Ja. Also ich habe mit dieser Sache nichts zu tun. Also dir ist es auch egal, was... Nein, nicht, aber diese Leute sollte man auch irgendwie so zu weit irgendwie fördern. Also ich verstehe dich recht, dass dir die sexuelle Ausrichtung eines Schauspielers, wie er privat gepolt ist, völlig wurscht ist. Genau. Im Gegenteil, man sollte sogar, was so Minderheiten sind, sogar noch mehr in den Vordergrund stellen. Wir sind alles Menschen. Ja. Wir sind alles Menschen und jedes ist das gleiche Recht. Ja, das ist ja wunderbar. Ob Homo oder Bi, egal was es ist. Ja, und die Maria plädiert auch für einen Tatortkommissar Dirk Bach. Und das ist ja auch für die Vollleibigkeit. Ja. Ja, was er an für sich jetzt vom Fraulichen. Ja. Ja, oder für Männlichen. Die Frauen sind ja immer etwas noch unterdrückter. Ja. Weil die Männer kommen immer als Vorschein, da ist es ja egal. Genau. Ja. Aber jetzt um den Dirk Bach geht es ja an für sich. Ja. Und den sollte man auch fördern. Ob das jetzt Gunderstrack ist. Ich bin da ganz deiner Auffassung. Mir fällt jetzt den Namen nicht ein. Der Bayer auf Rügen. Der Bayer auf Rügen, wie heißt der? Wie heißt der? Der Leibische da. Der Leibische Bayer auf Rügen. Ich weiß, wen du meinst. Mir fällt es auch nicht ein. Egal. Ja. Wir wissen alle Bescheid. Ja, die werden alle gefördert. Okay. Ich hab's notiert. Ja. Maria ist begeisterter. Und dann wollte ich ja, meine Frage ist noch. Ja, meine jetzt aber. Frage. Ja. Meine Frage ist noch, wie er als Schwuler, ja? Ja? Mit diesen Frauen in seinen Sketchen fertig wird. Wie das würde mich interessieren. Weil er nimmt ja das alles so locker. Schwuler. Mit? Ja, jetzt, also nicht gerade mit dem Schwule. Den Frauen. Naja, ich verstehe schon. Ja, wir haben schon also verstanden, was du meinst. Indirekt. Ja, okay. Jürgen, ja? Nee. Nicht direkt. Nee. Nee, wie er mit diesen Frauen, lass mal das Schwule weg. Das ja. ist direkt. Ja, aber ich hab's aber schon verstanden. Aber wie er mit den Frauen. Ich hab's alles notiert. Aber lass bitte das Schwule weg. Ja, aber ja? Er hat's ja jetzt auch schon gehört und es ist ja auch, ist doch nicht schlimm, der Deck ist da nicht empfindlich. Nee, ich finde, er hat ja schon, seinen Redakteur am Telefon ja auch gesagt. Ja, was okay. er schon alles gehört hat am Telefon ja. heute Nacht. Maria. Aber das wollte ich jetzt nicht, das tut mir jetzt leid. Alles klar, ich habe notiert. Aber wie er mit diesen Frauen... Ist verstanden, ja. Ja? Liebelein, okay. Alles klar. Bye, bye, ciao. Tschüss, ich wünsche dir noch was. Ade. Ade, ja genau. da sagt mein AD im Süden, in Karlsruhe, Bernd, 33. Hallo Domian. Ja, hallo Bernd. War ja ganz lustig. Ja, Domian, ich möchte erstmal, ich habe die Sendung öfter verfolgt. Ja. Und möchte also dir ein sehr großes Kompliment aussprechen. Vielen Dank. Ich bin da selten in der Lage, irgendwo anzurufen, aber ich finde das ganz toll, auch die, wie du eingehst. Ich habe schon mal mehrere Sendungen gesehen. Und also ich finde das einfach fantastisch. Ich danke dir herzlich. Und dein Thema? Mein Thema, ich wollte zu Dirk Bach. Mhm. Und zwar geht es folgendermaßen. Ich habe den Dirk Bach erstmalig gesehen nach der Achtel-Show, Dirk Bach-Show, und war so wahnsinnig begeistert von seinem Elan und seiner Ausschau, die er hat. Also unheimlich Vielseitigkeit. Ja. Dann öfters Talkshows gesehen, allen und dran. Wollte einfach nur fragen, warum ist Dirk Bach so selten geworden momentan im Fernsehen? Warum ist Dirk so selten im TV? Richtig. Obwohl es Phasen gibt, wo er sehr oft im TV ist. Im Moment ist er nicht präsent, aber ich glaube, dass da irgendwas passiert. Das wird er gleich auch sich alles erzählen. Das ist prima. Ich habe sogar gehört, dass er nach Amerika wollte und da irgendwas irgendwo engagiert war. Ich vermute mal, dass es damit zusammenhängt. Ja. Auf jeden Fall bewundere ich ihn von seinen Wirken, von seiner Vielseitigkeit. Das ist einfach fantastisch. Sehr schön. Lieber Bernd, ja. Du bleibst jetzt auch an dem Apparat. Und ich bedanke mich bei dir für deinen Anruf. Ja, ebenfalls. Dankeschön. Alles Gute. Ciao. Und Thorsten, 29. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Jo, ich muss gestehen, ich schaue deine Sendung nicht so oft, habe ich so oft die Gelegenheit dazu. Ja. Ja, muss mich mal einem Vorredner anschließen, ich finde den Dirk Bach ganz, ganz toll. Ja. Das Einzige, was mich mal so fürchterlich ärgert, sind die Leute, die also bei einem Schauspieler Prominenten immer so seine sexuelle Orientierung in den Vordergrund stellen. Ja. Und nicht einfach mal sagen, Mensch, das ist ein toller Schauspieler oder Politiker, wobei da kriegt man selten irgendwas mit oder sonst irgendwas. Und einfach mal sagt, okay, Dirk Bach ist ein toller Komiker, Schauspieler. Aber wirklich mal die sexuelle Orientierung mal rauslässt. Ich meine, ich bin selbst homosexuell und möchte in meinem Beruf, also dass da meine Leistungen gewertet werden, aber nicht irgendwo meine sexuelle Orientierung. Ja. Das ist bei einem Schauspieler oder Prominenten genauso. Ja, du bist selbst schwul. Ja. Meinst du nicht, dass eben Prominente auch eine, ich sag mal, ein Multiplikator sind, um anderen Leuten vielleicht zu zeigen oder auch Mut zu machen? So kann es machen und wir gehen auch offensiv in die Öffentlichkeit. Gut, das ist richtig, aber ich finde es schade, dass es überhaupt so sein muss, dass man einfach nicht sagen kann, wir sind alles Menschen und dass das überhaupt noch ein Thema sein muss. Irgendwann werden wir soweit sein. Ich glaube mal, bis wir da sind, brauchen wir Leute, eben auch wie Dirk Bach oder Hella von Sinnen, die ganz klar sagen, so ist mein Leben. Gut, das ist wahr, ja. Das trägt irgendwann zur Normalisierung bei und irgendwann redet kein Mensch mehr drüber und so sollte es dann auch sein. Aber egal, deine Frage war, dass die sexuelle Orientierung nicht so sehr in den Vordergrund gestellt werden sollte oder deine Anmerkung. Nein, die Frage ist, ob es ihm denn so recht ist, was er... Ob das recht ist, ja. Ja, ganz genau, ob er lieber als Komiker-Schauspieler gesehen werden möchte oder, sagen wir mal, als der homosexuelle Schauspieler-Komiker. Ja. Das würde ich mal ganz interessant finden. Okay, das habe ich notiert. Thorsten, ja. Danke. Okay, danke. Bye, bye. So, meine Lieben, der große Moment ist gekommen. Jetzt wird die Telefonnummer, das erkläre ich erstmal den Radiomenschen, die wird jetzt überstellt mit einem schönen Foto von Dirk Bach. Ich begrüße Dirk Bach. Hallo. Ja, mein Lieber, du hast es mitbekommen, ne? Sehr, sehr viele Fragen. Jo, ja. Wo fangen wir jetzt an, Mensch? Vorne? Ja, fangen wir vorne an. Hier fangen wir vorne an mit dem Fall Alexandra, die verliebt ist in ihre Stiefschwester. Sie wollte gerne deine Meinung dazu hören, Dirk. Das ist heftig. Also ich weiß nicht, ob ich das kann, was du da tust. Also nach so ein paar Minuten... Ein Schicksal eines Menschen irgendwie zu bewerten oder einen Kommentar dazu zu geben, das fällt mir ein bisschen schwer. Also das Einzige, was mir dazu einfiel, war, dass ich immer denke, solange man andere und sich selbst nicht verletzt, kann man viel tun. Ja. Aber ansonsten finde ich das ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich meine, das ist ja schon eine Aussage, ne? Wenn man ja, das ist so eine grundsätzliche Aussage. Ja, das denke ich ja in puncto Sexualität auch. Ich bin wirklich für jedes Schmankerl zu haben, eben. Solange beide Spaß daran haben. Ganz genau. Und dann ist es mir völlig egal, was die miteinander machen. Okay, dann hat der Werner angerufen. Der Werner hat gefragt nach den ernsten Sachen. Klär ihn auf. Ja, da gibt es natürlich ganz viel. Das wissen nicht alle Menschen, weil die meisten Menschen, wie gesagt, ja nur das Fernsehen kennen. Aber es gibt ja seit 1978 gibt es Theatersachen, unendlich viele, die ich gemacht habe, hier in Köln und auch woanders. Ja. Da war eben viele Theaterstücke, Oscar Wilde, Schiller, Shakespeare, alles Mögliche und eben ganz ernste Dinge von Peter Radke, zum Beispiel Nachricht vom Grottenolm, ja. ein Stück über einen Nachmittag im Leben von Behinderten. Oder jetzt der Marquis schreibt einen unerhörten Brief, was ich hier in Köln im Schauspielhaus gemacht habe, vom Javier Tomeo, so ein großer Monolog über Einsamkeit. Also ganz, ganz, ganz, ganz viele. Lass mich mal eben unterbrechen. Ja. Das, was mich am, was so die ernste Schiene angeht, wirklich am meisten beeindruckt hat bei dir, war dieser Grottenolm. Du hast fast 2 Stunden alleine auf der Bühne in einem Rollstuhl gesessen und hast einen Behinderten gespielt. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. Oh, vielen Dank. Ja, wirklich. Also ich glaube, Respekt. Von heute aus gesehen würde das nicht mehr so standhalten, aber es war ein wichtiges Ding und es ist ein großartiges Stück geschrieben von dem Peter Radke, der an dieser Glasknochenkrankheit leidet. Mhm. Ist auch schon eine ganze Weile her, ne? Es ist eine ganze Weile her und es war auch damals natürlich ein besonderer Umbruch, weil ich vorher 2 Jahre lang Geierwalli gespielt habe, was ja nun doch auch etwas ganz anderes ja, war. Ja, ja. Gibt's ja jetzt wieder, ne? Gibt's jetzt wieder, ich habe es nicht gesehen. Walli Bockmaler. Aber er hat, glaube ich, auch gefragt, ich erinnere mich, es ging irgendwie um Krimi und sowas. Und da gibt's was Schönes, das kommt nämlich, glaube ich, im Januar. Im Januar gibt's einen Krimi, in dem ich mitspiele, zwar nur eine kleine Rolle, aber in einen sehr traurigen Penner. In Rendezvous des Todes, das kommt dann im ersten. Im ersten Programm, ja. Also das war dann die Elke. Die Elke hat gefragt, Tatort, also sie findet dich ganz toll. Und sie fragte dann nach dem Tatortkommissar. Könntest du dir das vorstellen? Sehr gut, es gab da sogar auch schon mal eine Idee, das haben wir nur bisher noch nicht verwirklichen können. Das ist, glaube ich, sogar eine Idee von deinem Sender, wo ich jetzt gerade da oben für der lese. Bin nicht über alles informiert, was hier los ist. Nee, es gibt ja so einen ganz kleinen Plan, gab es, und es wurde noch nicht weiter daran gearbeitet, weil halt im Moment Lukas noch die nächsten 1,5 Jahre wahrscheinlich laufen wird. Im ZDF, und, ne? Im ZDF, genau. Wobei das schon sehr spektakulär wäre, einen schwulen Tatortkommissar. Ja, ob es dann ein Schwuler wird, ich weiß nicht, ob sie daran gedacht haben. Trauen die sich nicht, trauen die sich noch nicht. Aber die Zeiten werden auch noch kommen. Die Zeiten werden kommen, Lieber Dirk, dann war Stefan. Stefan war der Mensch, der erzählt hat, dass er dich auf der Reisart mal gesehen hat, vor sehr langer Zeit. Ja. Und der meinte, dass du irgendwie zu sehr unter kommerziellen Druck geraten bist. Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema, weil er hat einen Ausschnitt gesehen aus Edgar. Das war ein Solo, was ich gespielt habe. Also erstmal, das ist dieser Irrtum noch, ich bin ja kein Kabarettist. Das denken viele Leute, weil ich ein Solo gespielt habe. Mhm. Aber ein Kabarettist ist für mich was ganz anderes. Das sind Menschen, die machen mehr Stand-Up-Nummern oder machen... Also es ist ein Genre, dem fühle ich mich nicht zugehörig. Ja. Weil ich bin ein Schauspieler und das war ein Solo für einen Schauspieler, in dem habe ich Geschichten erzählt. Unter anderem eben diese Geschichte über einen Krüppel, auch wieder eine sehr schöne Geschichte, auch mit so einer Verwandlung in so einem Traum. Und aber genau aus diesem Solo heraus ist dann eigentlich die Dirk Bach Show entstanden, nämlich aus diesem Wunsch heraus, Geschichten zu erzählen. Und ich weiß eben nicht, ob er da wirklich dieses gesamte Dirk Bach Show Ding gesehen hat, weil da waren auch sehr unterschiedliche Sachen. Ich mag halt diese große Bandbreite von diesen Hau drauf, kommen die Sachen bis eben zu so sehr ernsten. Ja. Die waren auch alle bei RTL zu sehen. Seine Frage auch, ob du da, er sagte ja, dass es irgendwie ihm so schien, als wäre das so abgekupfert. Ja, irgendwie. Das ist das, was die Leute ja gerne sagen, bevor sie, also ich glaube, das ist immer, das sagt man so, weil man sieht natürlich nicht alle 40 Folgen und dann sieht man 2 und dann sagt man, ach, guck mal, das ist so und so, aber es ist natürlich nicht so. Kannst es gab diesen Druck natürlich, aber er wurde nicht auf mich in irgendeiner redaktionellen Hinsicht ausgeübt, weil ich bin, also das Glück habe ich gehabt bisher bei den Sachen, die ich im Fernsehen gemacht habe, die meinen Namen trugen, dass ich die Verantwortung, die redaktionelle auch mit hatte. Heißt das denn auch, dass du da eigene Ideen mit einbringen kannst? Ja, natürlich, es sind sehr viele. Dass ich natürlich auch englische Autoren spiele, das ist ganz klar. Ja. Bei 40 Folgen, die wir gemacht haben, das waren über 140 Geschichten, das waren viele deutsche Autoren, das waren auch alte Geschichten von Deutschen, das waren aber eben auch alte Geschichten von englischen Autoren, das ist ganz klar. Und die hat man natürlich bei anderen Leuten gesehen, sei es Martin Feldmann oder sei es Tracy Alman oder sonst jemand. Das wäre ich ja dumm, wenn ich es nicht zugebe. Was ich übrigens auch sagen muss, diese Krüppelnummer, die er gesehen hat, aus Edgar, die ist auch leider nicht von mir, sie ist von Wuppi Goldberg. Ja. Macht sie ja nicht schlechter, ganz im Gegenteil. Weiß Gott nicht. Also, das ist einfach so, aber es ist ein großes Ding, da kann man lange drüber sprechen, wie war es bei RTL, wie ist es jetzt beim ZDF. Aber ich bin eigentlich immer ganz glücklich gewesen, weil ich meine Träume und meine Ideen habe ganz gut verwirklicht. Lass uns über die Korpulenz sprechen. Martina hat das gefragt. Martina hat gefragt, wie du mit deiner Korpulenz umgehst und ob es so private Momente gibt, wo du so ganz heimlich doch mal denkst, ach, ich wäre ja doch lieber dünn. Ja, mit dem wäre doch lieber dünn. Ich war ja dünn. Du kannst dich vielleicht erinnern, dass ich 2 Mal ungefähr in meinem Leben dünn war. Wir kennen uns ja nun auch schon lang. Und das hat mich nicht unbedingt glücklicher gemacht, weil dann sehe ich sehr seltsam aus. Aber das heißt nicht, dass ich immer, wenn ich dick bin, sehr glücklich war. Also ich glaube, dass es nicht einfach in dieser Gesellschaft, die viel damit zu tun, also mit die einem Schönheitsideale vorgibt, die eben ganz anders sind. Da hat man sehr große Probleme, so zu sein, wie ich bin oder wie sie ist. Wobei als Frau ist es vielleicht sogar nochmal ein Tuck schwieriger. Der Druck ist noch viel, viel größer, aber mir geht es sehr gut, weil seit 2 Jahren bin ich sehr glücklich mit jemandem, der mich genau so extrem liebt. Und also keine Diäten mehr oder sowas? Nee, aber Diäten habe ich auch so eh nie so richtig gemacht. Ja. Ich bin immer vom Fleisch gefallen aus irgendwelchen anderen. Also das ist, kann man schon sagen, dass das eine völlige Akzeptanz mittlerweile ja, hat. Aber natürlich gibt es diese Momente, wenn ich merke, dass Menschen mit einem seltsamen Gefühl zu mir, ein komisches Gefühl zu mir haben, ja, was nicht so positiv ist, fällt mir das natürlich auch nicht so leicht. Fühlst du dich nie leicht fallen. Ja, ja. Fühlst du dich da auch ein bisschen so als Vorreiter für die Dicken der Nation? Also Vorreiter für irgendwas kann ich nicht richtig sein. Ich kann nur versuchen, ein stolzer und aufrechter Mensch zu sein mit all diesen Dingen. Ein stolzer, dicker Schwuler. Als Privatmensch zu sein und vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Das würde mir viel Freude machen. Ja, Stichwort schwul. Maria findet deine Sendung und dich überhaupt super, deine Sendungen, und fragte, ich darf das Wort schwul jetzt nicht benutzen. Das ich weiß, ich habe gehört. Wie wirst du mit den Frauen? Die Szenen mit den Frauen. Ja. Die machen mir viel Freude, weil ich mag Menschen erstmal sehr gerne und wenn ich spiele, dann spiele ich ja den Charakter. Und in Lukas bin ich nun mal ein heterosexueller Mann und der hat jetzt schon die ein oder andere Liebesszene hinter sich gebracht und die haben mir dann natürlich auch sehr viel Freude gemacht. Und es geht ja auch leicht von der Hand. Ja, körperlich. Ja, also natürlich, also es macht Spaß. Es ist ja nun eine schöne Angelegenheit, mit jemand herumzuknutschen. Bernd hat dich auch sehr gelobt und er fragt aber, warum du so selten im TV bist. Ja, das liegt im Moment einfach daran, ich bin 13 Mal im Jahr im TV. Ja. Es gibt 13 Folgen Lukas pro Jahr und für diese 13 Folgen brauchen wir auch wirklich sage und schreibe ein Jahr. Also ich arbeite jetzt eben seit Januar mit der Promotion für die letzte Staffel, die ja dann Anfang des Jahres lief, und dann den ganzen Drehbüchern, die wir zusammen mit den Autoren erstmal schreiben müssen, und den ganzen Sitzungen mit dem kreativen Team, also der ganzen das ist irrsinnig viel Arbeit, Ausstattung, ne? Und so. Und da ich ja eben auch als Co-Produzent, der ich ja bin, auch in all diesen Bereichen irgendeine Verantwortlichkeit habe, bin ich ja bei all diesen Prozessen mit dabei, bis eben jetzt zum Schluss, bis Dezember drehen wir eben noch hier in Köln. Und dann geht's wann wieder los? Und dann geht's am 5. Januar wieder jeden Sonntag im ZDF. Geht's wieder los. Aber es braucht eben, wie gesagt, ein Jahr und Da bin ich nicht so präsent, außer wenn es wieder auf Promotion rein geht. Thorsten hat gefragt, ob dir das immer so recht ist, dass die sexuelle Orientierung so im Vordergrund steht. Ja, es ist es gibt ja zwei verschiedene Dinge. Also erstmal ist es, ich finde es ganz in Ordnung. Also wenn ich dann wieder solche Sachen höre, wie der allererste mit dem Fax. Ich weiß nicht mehr. Da gehen wir jetzt auch noch drauf. Kommen wir jetzt das fand ich natürlich dann wieder ganz klasse. Ja. Wenn es für jemand irgendwas, wenn es jemand Vorbild gibt. Aber es ist natürlich grundsätzlich so, ich bin ja kein schwuler Schauspieler, sondern ich bin schwuler Mensch. Ja. Und was mir dann immer nur so zu denken gibt, also deswegen, ich bin als schwuler Mensch, stehe ich gerne für all das gerade und das ist auch gar kein Problem. Ja. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit dieser Journalie, weiß ich nicht, ob es schlechte Journalisten und Journalistinnen sind, denen halt bei mir dann immer nichts anderes einfällt als die Homosexualität oder eben das Runde. Und das zieht sich eigentlich durch die gesamte Schreibkunst. Also manchmal denke ich, es sind alles Dumpfbacken, aber manchmal, was soll man tun? Gehen wir weg zu dem Fax nochmal. Unsere Zeit rennt so ein bisschen mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort. Da war die erste Frage, ob sich hinter der Fröhlichkeit auch oft Traurigkeit oder sogar Einsamkeit verbirgt. Ja, also ich meine, was man hauptsächlich von mir sieht, sind gespielte Dinge, das bin ich sowieso nicht. Und wenn ich, selbst hier in dem Telefonat versuche ich natürlich, mich irgendwie gut zu präsentieren, dass ich jetzt völlig hysterisch schon über diese Sendung oder dass mir sonst irgendwas auf der Seele liegt, werde ich natürlich jetzt nicht so rauslassen. Ja. Also, wie ich wirklich bin, kann niemand wissen, der nicht mit mir wirklich zusammen ist. Und da sind natürlich all diese anderen Dinge auch, wie bei jedem Mensch, also vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, als man sich das so vorstellt. Wann hast du dich eigentlich geoutet? Wie alt war ich? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie lange ist das? Also geoutet habe ich mich eigentlich nie richtig, weil als Sexualität da war, war meine Sexualität so da, wie sie auch heute ist. Es war einfach, dass ich es halt mit diesem Aufkeimen gemerkt habe, dass da was anders ist und dass ich mir so zwischen 13 und 15 viele Gedanken gemacht habe und dann irgendwann beschlossen habe, ja, das wird wohl so sein. Ja. Und das war halt in den 70er Jahren und das war eine Zeit, in der, das eigentlich alles nicht so ein Problem war. Wie hat deine Familie reagiert? Das ging auch eigentlich alles ganz locker. Also das war nie irgendein Problem, dass es war. Aber ich kann wirklich nur sagen, damals war vieles halt ganz, ganz anders, als es heute ist. Da haben sich die Dinge leider zurückentwickelt. Das denke ich manchmal auch. Ja. Lieber Dirk, mein Gott, die Zeit verrinnt. Ich danke dir sehr herzlich fürs Mitmachen. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und toi, toi, toi. Ebenso. Schön, dass du da warst. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss, Dirk. Ihr Lieben, mein Team diese Woche, das waren Gerald Baas, Nina Hellenkemper, Hans-Jürgen Wilde, Henning Kaiser, Achim Kretschmer, Mathilde Kohl, Jürgen Schramm und Petra Grützmann. Und der nächste Promi, der bei uns mitmacht, das wird in 2 Wochen sein. Und das wird Harald Schmidt sein. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns in Gesundheit, in alter Frische, am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag wiedersehen und wieder hören. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.